finishers. She can tape it. Step in die Soiree, Attitude ist Niki. Kronleuchter separé, steh auf Schickimicki. Donatella an meinem Hals, doch die Schuhe Jimmy. Ich, kein Undercover-Flex, Gibi. Der Körper ist gewaxt, alles bei mir glatt. Du willst Hacks auf meinen Nacken, doch hast keinen Guap. Sprichst du grad nicht über Cash, versteh ich keinen Satz. Dein 10.000-Euro-Check reicht für eine Nacht. Die Gesichter von deinen Homies sind rotbäckig. Das Outfit ist nicht gewagt, sondern notwendig. Unendlicher Swag, sie ist aber ein großflächig. Wir sind so sexy, der Paparazzi wird ohnmächtig. Alle Super-Size, wie du weißt. 20 Mädels VIP für die Vibes. Komm, wenn ich für Style-Vibe, bitch, ich trag Victorias Geheimnis und am Valentino bleib bei. 10 cm Stoff, Baby, gib ihn. Die Nägel länger als die Shorts, Baby, gib ihn. Fahren in dicken Limousinen durch die City, Mittelfinger an die ganzen Fuckboys, Baby, gib ihn. Gib ihn, gib ihn, Baby, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Baby, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Baby, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Baby, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Baby, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Baby, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Baby, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Baby, gib ihn, gib ihn. Kilometerlang ist die Lettos. So gut wie wir aussehen, ist schon respektlos. Sie kommen nah und sagen, Shirin, das ist echt kurz. Ich wollte in Unterwäsche kommen. Fick dein Dresscode. Lasse heute mein Yamamoto in der Garderobe. Seine Augen wandern immer noch entlang der Kurven. Manche gucken komisch, meinen, dass mein Kleid zu kurz ist. Ich bin nicht halbnackt, bin nur halb angezogen. Transparent Dress, nur so für den Flex. Alles wie geleckt, sag mir, wie ich schmeck. Shirin David, Bitch, welche Hovelstress. Ich mache deine große Liebe heute zu deinem Ex. Alles super size, wie du weißt. 20 Mädels VIP für die Vibes. Komm, wenn ich will Style-Vibe, Bitch, ich trag Victorias Geheimnis und am Valentino bleib bei. 10 cm Stoff, Baby, gib ihn. Die Nägel länger als die Shorts, Baby, gib ihn. Fahren in dicken Limousinen durch die City, Mittelfinger an die ganzen Fuckboys, Baby, gib ihn. Gib ihn, gib ihn, Baby, gib ihn, gib ihn. Baby, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Baby, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Baby, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Baby, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Baby, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Baby, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Baby, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn.